Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 109. Und Sonja und ich, wir befinden uns heute mal nicht in Wiesbaden und in Pinneberg, sondern wir befinden uns beide in Kopenhagen. Jetzt könnten wir ja ein bisschen so tun, als würden wir uns gegenüber sitzen, aber jeder sitzt in seinem Hotelzimmer. Hallo Sonja, ich grüße dich. Hallo. Hallo Sascha. Bei mir wird draußen auch noch gehämmert. Ich hoffe, man hört es nicht zu laut. Ich habe keine Ahnung, was hier gebaut wird, aber es ist sehr laut. Das schreibt ihr uns am besten dann mal in die Kommentare, ob ihr gehört habt, wie es bei Sonja gehämmert hat. Ich hoffe, ihr hört es, weil sonst ist das nur in meinem Kopf. Das wäre unangenehm. Du bist gestern schon mal wieder umgezogen, ne? Du warst, glaube ich, die ganze letzte Woche direkt in Malmö, hast ja auch kräftig gearbeitet und gestern dann nach Kopenhagen. Ich bin jetzt seit Sonntag hier und ich bleibe die ganze Zeit hier und pendel dann immer über die Öresundbrücke. Und du hast ja sicherlich auch einiges zu erzählen. Das Wetter ist hier ein bisschen durchwachsen. Am Freitag war es hier, habe ich noch gedacht, oh, der Sommer kommt. Und jetzt, es hat zwischendurch auch mal geregnet, ist ein bisschen kühler geworden. Aber nun ja, es ist Dänemark und nicht Kroatien, wo wir nächstes Jahr hinfahren, ne? Ja, mal sehen. Ja, es war aber eigentlich, du warst ja noch nicht da, aber es war die ganze Woche sonnig. Es war eigentlich zu sonnig. Mhm. Weil irgendwann so nach was weiß ich wie vielen Tagen Sonne kann man ja auch mal so ein paar Wolken dann wieder gebrauchen. Hast du die schöne Zeit verpasst? Ja, aber wie gesagt, ich habe ein bisschen hier Sightseeing und so weiter gemacht. Und können wir ja gleich auch noch ein bisschen darüber auch erzählen. Wir wollten das heute hier ein bisschen Freestyle machen, auch eine schöne, knackige, kurze Folge. Die beiden Semifinals, die stehen ja vor der Tür. Und und vielleicht reden wir ja auch über den einen oder anderen Künstler. Und wir können ja zumindest schon mal so einige Snippets auch aus den Proben irgendwie halt sehen. Ich würde gerne noch mal ganz kurz noch einen kleinen Versprecher von mir noch mal aus dem Wege räumen. Der Lukas hat sich bei uns gemeldet auf Instagram. Und meine Zunge ist ja manchmal ein bisschen locker. Und immer jedes Mal, wenn wir über Israel gesprochen haben, ist mir irgendwie aus meinem eher Langzeitgedächtnis nicht Eden Golan, sondern Eden Alen, die 2020 bzw. 21 für Israel angetreten ist. Und das habe ich wohl immer mal so munter irgendwie erzählt, ist mir nicht im Schnitt aufgefallen, dir ist es wohl wahrscheinlich auch nicht aufgefallen. Und und insofern möchte ich mich nochmal dafür entschuldigen, aber das passiert halt mal. Es sind so viele Namen, auch so viele ausländische Namen, so viele Länder. Da bringt man schon mal das ein oder andere mal aus dann durcheinander. Ich soll das also angeblich schon zweimal in dieser Saison verwechselt haben. Also ich glaube, so richtig verwechselt habe ich es nicht. Ich kann schon den Unterschied der beiden Damen auseinanderhalten. Aber das passiert halt nun mal und das ist halt menschlich. Und wir sind halt auch keine KI, ne? Wer weiß, was die KI gesagt hat. Ja, genau, die hätte. Ich will aber auch, ich finde, man sollte das aber auch jetzt mal so eine Regelung einführen, dass Leute mit ähnlichen Namen nicht für dieselben Länder antreten sollen. Dann haben wir das Problem gelöst. Ja, dann wäre es ja aber noch schwieriger. Ach, du meinst, weil sie dann für andere Länder antreten? Ja, genau. Mixen wir noch die Länder durch. Ja, genau, dann ist das ja auch noch irgendwie, was soll man machen? Jedenfalls, das war mir nochmal wichtig, dass wir das nochmal aus der Welt schaffen. Und selbst, manchmal im Schnitt in der Postproduktion fällt es mir dann auch nicht auf, weil dann könnte ich es ja nochmal neu einsprechen. Aber das ist mir dann tatsächlich auch mal so durchgerutscht. Aber vielen Dank, Lukas. Du bist ja immer sehr, sehr aufmerksam. Was musste ich sehen? Es gab ein kleines Spitzentreffen zwischen Merci Cherie und dem ESC Green Room, und zwar diesmal in Gestalt von dir und Marco Schreuder. Das war ja mal ein schönes Bild. Ist auch gleich bei uns dann retweetet worden auf unseren Kanälen. Was habt ihr beiden denn da gemacht? Ja, naja, da könnte ich jetzt natürlich viel erzählen, aber ich glaube, der Hintergrund gibt doch sehr deutlich her, was wir gemacht haben. Nämlich, dass wir bei ABBA waren, in dieser, wie haben sie es genannt, ABBA World. Ja, Ausstellung ist eigentlich schon zu viel gesagt. Also, die haben ja in Malmö einfach so ein kleines Pop-Up-Ding dahingestellt mit ein paar Exponaten halt aus Stockholm. Also, ich weiß nicht, wie viele von denen, die jetzt schon mal in Stockholm im ABBA-Museum waren. Ich war da schon mal. Ich auch. Das ist ja doch deutlich größer und irgendwie auch schöner und spannender. Und das war dann alles so 10-fach Nummer kleiner. Also es war wirklich nicht viel. Da ist man auch sehr schnell durchgegangen. Der Eintritt war auch nur, was weiß ich, umgerechnet 4 € oder so. Deswegen waren wir da, sind wir da mal kurz durchgeschlurft. Ja, war nicht so spannend, aber immerhin ein schönes Foto haben wir gemacht. Es ist, am Ende ist der Shop-Bereich fast größer als das, was so ausgestellt ist. Ja, also man könnte meinen, es geht irgendwie wieder nur ums ganze Geld, ne? Ach, bestimmt nicht, bei aber doch nicht. Nein, das glaube ich auch. Nein, nee, das war wie gesagt sehr, sehr schön, hat mich auch ein bisschen drauf eingestimmt. Ach Mensch, da bin ich ja auch bald und da habe ich mich natürlich auch sehr gefreut. Ja, auf jeden Fall noch mal vielen Dank an unsere Hörenden, die immer unsere Folgenpostings immer so fleißig faven und auch reposten. Das hilft unserer Reichweite und das ist natürlich auch wieder, das freut uns natürlich immer wieder. Ja, und ich würde mal sagen, wir steigen jetzt tatsächlich mal so ein bisschen ein, was den ESC natürlich ausmacht, nämlich die Musik. Und da hat es ja eigentlich schon so zumindest so kleine Snippets gegeben. Auch in diesem Jahr ist es ja nicht so einfach, da mal als Akkreditierter in die Halle reinzulaufen und sich mal die Einzelproben anzuschauen oder zumindest, dass es im Pressezentrum übertragen wird. Aber es gibt jetzt auf dem offiziellen Eurovision-Kanal auf YouTube gibt es jetzt so eine, ja, wie so eine Playlist zusammengeschnitten, alle 37 Songs als 30 Sekunden Snippets. Da kann man schon mal so ein ganz klein bisschen reinschauen, wie könnte es auf der Bühne irgendwie halt aussehen. Ich möchte dir da gerne mal so ein bisschen den Vortritt geben. Gibt es da vielleicht den einen oder anderen oder mehrere, die dich jetzt vielleicht wirklich überrascht haben? Vielleicht so in beide Richtungen, positiv oder Das würde ich negativ? ungern von so einem Mini-Snippet sagen, das für mich die EBU und die Delegation kuratiert haben. Also keine Ahnung. Wir werden jetzt heute irgendwie das erste Mal in die Halle kommen und es dann auch komplett sehen und es dann auch später am Bildschirm mal komplett sehen. Und erst dann kann ich es richtig sagen. Also ich meine, natürlich das, was jetzt aus meiner Sicht auch mit am spannendsten war, ist halt, dass Isaac in einem brennenden Haus steht. Das ist ja doch nochmal sehr deutlich geändert, auch vom Vorentscheid. Und irgendwie so mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, ach du Scheiße, das muss ja unglaublich heiß sein, dazwischen zu stehen. Ja, aber auch da wissen wir nicht, was der Twist ist. Also ich glaube, da wird am Ende irgendwie das Feuer dann ausgehen oder so. Aber es ist, also wir kennen überhaupt keinen dramaturgischen Aufbau von irgendwas. Und deswegen finde ich es super schwer, da jetzt irgendwie was zu sagen. Also natürlich, Olli Alexander hat so, weiß ich nicht, so Bahnhofsklo nachgebaut und hängt mal an der Decke und so. Und wie das in 3 Minuten wirkt, ob mich das dann auch komplett dizzy macht oder ob das irgendwie spannend ist, weiß ich auch noch nicht. Aber ich würde mich da ungern dazu äußern, einfach weil wir den Einblick noch nicht hatten. Also, aber du darfst gerne. Ja, gut, also das ist klar, dass man jetzt natürlich nicht jetzt schon so einen vollen Überblick irgendwie halt hat, aber man kann sich natürlich so ein Gesamtbild zumindest über das, was man jetzt schon mal sehen oder hören kann, kann man sich natürlich auch schon mal machen. Erstmal muss ich sagen, insgesamt sicherlich auch bis auf kleine Ausnahmen muss ich sagen, dass mir die Bühne sehr, sehr gut gefällt. Also die Delegation haben oft sehr, sehr viel daraus gemacht, sehr, sehr schöne, sehr schönes Bühnenbild. Diese Hauptbühne ist ja so kreuzartig. Weiß ich nicht, ob das vielleicht schon so ein Wink ist auf den Sieger des nächsten Jahres. Das werden wir dann irgendwie halt mal so sehen. Ja, weiß ich nicht. Also da würde ich dann tatsächlich noch mal bei Deutschland irgendwie halt bleiben. Ich habe gestern noch mal das Reaction-Video von ESC Kompakt gesehen, da haben sie dann auch Deutschland dann natürlich auch besprochen und es ging natürlich dann auch wiederum um diese Geschichte, so ja, er hat ja wirklich eine super Stimme, aber also bestimmt die Hälfte der Bewertenden haben natürlich gesagt, ja, aber der Song ist halt nicht so geil, haben wir ja nun auch schon mehrere Male besprochen. Ich finde dieses mit dem Feuer, als ich zunächst aus der ersten Probenreihe die Bilder gesehen, habe ich gedacht, oh ja, das ist ja mal irgendwie was Cooles, so mit Feuer und so weiter. Jetzt, wo ich zumindest 30 Sekunden Bewegtbild, habe ich schon fast gedacht, boah, irgendwie ist es mir fast ein bisschen zu viel Feuer. Also, wie du schon sagst, das ist jetzt wirklich, also das muss auch sehr, sehr warm sein. Also, ich meine, das kennt man ja, wenn man so irgendwo an so einem Osterfeuer oder so irgendwie halt so etwas, selbst in weiterer Entfernung, kriegt man ja die Flammen und die Wärme ja irgendwie auch schon so mit. Aber also ich würde fast sagen, das, was sie bei Lord of the Lost letztes Jahr irgendwie ein bisschen zu wenig an Feuer hatten, das holen sie jetzt dieses Mal bei Isaac irgendwie so ein bisschen raus. Mal gucken, ob das wirklich jetzt, ob das wirklich so bleibt, ne? Also, Naja, was sollen sie denn jetzt machen? Sollen sie jetzt das Bühnenbild da hinstellen und nein, nichts mehr nein, anzünden? nein, ich meine, ob das wirklich so eine gute Idee war, dass man das jetzt wirklich auch so, dass man das wirklich auch so macht, ne? Ja, dann muss ich sagen, was mir noch persönlich noch ganz mich eigentlich noch mal wieder ein bisschen positiver eingestimmt hat, war tatsächlich der Ausschnitt von Irland. Also wir haben das ja jetzt auch schon über den Zeitraum der Saison irgendwie. Es ging ja irgendwie so ganz arm irgendwie im irischen Vorentscheid irgendwie vor sich. Und ich habe noch so gedacht, na ja, die Stimme ist ja auch nicht so toll. Aber jetzt haben sie mittlerweile bei diesem Auftritt, finde ich, eine gute Balance gefunden zwischen der Performance und dem Gesang. Also es mutet natürlich auch sehr, sehr gruselig an, aber ich muss sagen, ich fühle mich da sehr gut unterhalten und ich finde, sie haben das sehr gut auf die ESC-Bühne gebracht und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, und dann. Ja, also wenn ich da kurz einhaken darf, zur Inszenierung kann ich da jetzt natürlich nicht so viel sagen. Das sah aber auch schon sehr interessant aus mit Lichtern und hier und als würden da irgendwelche Rituale vollzogen. Aber ich meine natürlich das Styling haben wir ja auch auf ganz vielen Fotos gesehen. Und das ist, da denke ich wieder so, ja, geil, stellt irgendwie was dar. Und dann denke ich aber wieder zurück, weiß ich nicht, an mein 12-jähriges Ich oder so, das zum ersten Mal ein ESC guckt, ich hätte mich gegruselt. Also das ist vielleicht das, was mich hätte nicht einschlafen lassen danach. Also das ist, weiß ich nicht, ob das so diese Familienshow, die es ja doch irgendwie ist, ob das da so passend ist. Natürlich, ich meine, klar, man muss es irgendwie so inszenieren, weil es ist ja auch diese ganze Kraft hinter diesem Song, aber einfach so als Erscheinung, weißt du, das war ja doch im Vorentscheid war das Styling dann ein bisschen anders und sah halt nicht so aus, als würde da jemand durch den Fernseher springen und dich gleich auffressen. Von daher, ja, das war noch so ein bisschen der Gedanke, den ich hatte, aber ansonsten, denke ich doch mal, hoffentlich, dass Irland jetzt auch mal wieder das Finale packt. Ja, und ich würde sagen, die beiden großen Favoriten, zumindest das, was man da jetzt sehen kann, Kroatien liefert ab. Die Schweiz hat es, finde ich, erstaunlicherweise reduziert jetzt mit dieser Drehscheibe. Da hätte man jetzt vielleicht eher gedacht, okay, dass er da eher durch mehrere Räume irgendwie läuft. Das haben sie dann doch eher sehr reduziert gemacht und finde ich, verliert jetzt auch nicht unbedingt an Wirkung. Und ja, ich bin da auch jetzt tatsächlich mal gespannt bei den beiden, wie das da irgendwie. Bei Kroatien ist mir noch aufgefallen, also scheinbar haben sie zwar die Performance vom Vorentscheid nahezu übernommen, aber sie ist doch noch mal ein bisschen aufgeräumter. Also man hat sich da, glaube ich, noch ein bisschen mehr jetzt so über die Präsentation. Aber ich glaube, da ist man eher rangegangen und hat gesagt, bloß keine Experimente. Das machen wir genauso und dann lassen wir die Televoter und die Jurys entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Das war so mein Gedanke Ja, da. und nachdem die Schweizer jetzt lange Favorit war in den Wetten, haben sich die Wetten ja jetzt nach den Probenschnipseln wieder gedreht, ne? Jetzt ist Kroatien wieder recht deutlich vorne. Was auch immer das am Ende zu sagen hat, aber es war ja doch, also da hat es ja schon noch ein bisschen was gewechselt und das war so der spannendste Wechsel da ganz an der Spitze. Ja, ich könnte mir fast vorstellen, dass in der Schweiz jetzt, wo Bilder und Ausschnitt da veröffentlicht wurden, dass es da vielleicht einige gab, die jetzt irgendwie ein bisschen enttäuscht waren. Also ich weiß nicht warum, aber Nemo singt hervorragend und performt gut und insofern ja, weiß ich nicht, was daran jetzt schlechter oder besser sein soll oder zumindest schlechter sein soll. Aber werden wir mal gucken. Also wie sich das irgendwie halt auch so entwickelt. Ja, also gut, ich merke schon, du hast nicht so viel Lust darüber zu reden. Dann Nee, lassen wir es. ich hab einfach nicht viel Stoff darüber zu reden. Also, das sind 30 Sekunden von 3 Minuten Song. Das kann man nicht komplett bewerten. Also, das sollte man auch nicht, finde ich. Also klar, es machen viele irgendwie 10 Minuten Reaction-Video zu 30 Sekunden Snippet, können sie ja auch machen, aber mir ist das nicht Bewertungsgrundlage genug einfach. Gut. Dann warst du auch in der letzten Woche schon unterwegs und hast einige Interviews gemacht. Erzähl doch mal davon. Ja, einige dann am Ende, so viel waren es dann gar nicht, weil es super schwer ist, irgendwie daran zu kommen, weil es ist ja einfach nicht mehr so. Jetzt seit 2 Jahren sind die offenen Proben und die Pressekonferenz weg in der ersten Woche. Da ist man ja mal, da konnte man immer erstmal konnte man sich alles anschauen und dann konnte man in der Presserunde irgendwie auch nochmal erstmal die große Runde und dann meistens auch nochmal Einzelinterviews kriegen, zumindest das, was ich so mitbekommen habe, weil ich war ja leider nie da. Ich habe das ja dann gerne mal auch aus dem Online-Pressezentrum verfolgt. Aber das ist ja alles weg. Also EBU hat ja alles gekillt. Und deswegen muss man sich halt irgendwie da einzeln an Leute ranschmeißen und hoffen, dass man eine Antwort kriegt, dass man sich irgendwie mit denen verabreden kann. Und das ist halt unfassbar mühsam. Also, das macht auch irgendwie keinen Spaß, weil dann kriegst du nicht von jedem eine Antwort, nicht mit jedem kannst du dich connecten, wie auch immer. Ja, also so ein bisschen was ist dann rausgekommen. Sehr nett was bei den Österreichern, da hat mich Marco auch mitgenommen. Mit Karleen habe ich recht lange über ihre erste Probe dann gesprochen. Steht auch alles online, also bei YouTube, bleistiftrocker.de kann man die auch in voller Länge sehen, diese Interviews. Dann waren wir am Abend auf einer Party, auf der serbisch-kroatischen Party. Da sind Theodora und Baby Lasagna aufgetreten. Also so, was heißt aufgetreten, halt auf so einer improvisierten Kneipenbühne haben sie halt jeweils 2 Songs gesungen. Und da konnte ich auch noch mit Theodora reden und mit Raven, die auch zu Gast war. Also die hat zwar nicht gesungen, aber die war halt Partygast sozusagen. Und das netteste Interview und auch die netteste Delegation bisher, muss ich auch mal sagen, war auf jeden Fall Tschechien. Also die waren so lieb und Eiko ist so cool und Eiko kann tatsächlich auch ein bisschen Deutsch. Wir haben uns verabredet, okay, komm, lass Interview machen wir auf Englisch, klappt besser und so. Und dann platzte irgendwann Caesar Sampson mitten ins Interview rein, der irgendwie mit der Delegation unterwegs war, aber wie er uns sagte, auch nicht lang. Also er ist wohl dann irgendwann wieder abgereist. Aber er platzte halt mitten ins Bild und dann habe ich ihm mal ein Mikro gegeben und habe gesagt, jetzt ihr könnt übrigens auch Deutsch reden, macht mal. Und da ist ein, ja, wie soll man es beschreiben, ein Kauderwelsch-Interview rausgekommen, was echt ganz niedlich ist. Ja, und ansonsten war halt wirklich nicht viel. Also die einzigen, die es noch hinbekommen haben, richtig gut was zu organisieren, waren die Schweden. Die haben halt eingeladen zu so einem Presseevent. War dann einfach so ein paar Stunden am Nachmittag, wo sie die, ja lustigerweise die Fanmedien eingeladen haben und mich da irgendwie mit dazu gezählt, warum auch immer. Also ich habe ja eine M-Akkreditierung, keine FM. Aber wo dann einfach jeder so seine 5 Minuten oder so bekommen hat. War dann vor Ort halt auch wieder nicht komplett organisiert. Also da musste man dann auch sehen, wann man irgendwie dran ist oder so. Aber es war insgesamt alles entspannt. Man konnte mal was zu trinken bekommen. Man hat sich dann nett mit den Leuten unterhalten. Die waren alle ganz gechillt. Und Markus und Martino sind ja sowieso total nett. Also das sind ja so Profis, die mich sofort wiedererkannt haben von unserem Fußballtalk und ganz traurig waren, dass wir dieses Mal nicht über Fußball gesprochen haben, sondern jetzt ging es halt einfach mal um den ESC. Ja, also das waren so die Einzelinterviews dann in der Woche, aber es war halt wirklich super zäh und eigentlich hat sich's nicht gelohnt, eigentlich war's Kacke. Es ist so, diese erste Woche braucht man jetzt nicht mehr unbedingt mitnehmen. Nee, das hat sich natürlich alles ein bisschen sehr, sehr stark auch ja reduziert. Ich war jetzt auch, um meine Akkreditierung auch abzuholen, irgendwie dann ganz kurz da auch in dem Pressezentrum, was jetzt am Samstag aufgemacht hat. Und ja gut, also da kann man dann halt da auch sitzen und arbeiten, aber es ist eben halt, jetzt wird ab heute Nachmittag dann das erste Dress Rehearsal da auch übertragen. Man kann sich das auch irgendwie in in der Halle angucken. Aber es ist eben halt nicht mehr so, glaube ich, der Treffpunkt, der mal vor ein paar Jahren irgendwie halt so war, ne? Und das macht es dann natürlich dann ein bisschen schwieriger. Und vor allen Dingen, wenn man dann direkt davor vor Ort mit Interviews und so weiter, ist man dann ja erstmal durch die halbe Stadt dabei, irgendwie anzureisen in die Hotels und so weiter. Und das ist natürlich, das war früher dann auch alles ein bisschen konzentrierter in diesem Pressezentrum dann auch, ne? Das ist so. Ja, ich meine, selbst wenn du sagst, ja, wir machen die Proben halt nicht öffentlich, dann kannst du ja trotzdem das Pressezentrum aufmachen und dann kommt halt jede Delegation nach den Proben da für eine Stunde hin und dann kriegt jeder irgendwie sein Interview. Aber auch da ist die EBU ja, ach, wirtschaftliche Gründe, bla bla bla, die haben einfach keinen Bock auf Presse. Also das merkt man ja an jeder Ecke. Ja, wahrscheinlich wird es das vielleicht in ein paar Jahren so gar nicht mehr geben, ne? Dass es dann einfach nur Die noch die Halle geben und fertig, ne? werden sehen, wie gut sie das noch eindampfen können, natürlich. Also ganz ohne Presse. Ich meine, irgendwann wird der Ärger kommen. Ich hoffe, der kommt auch mal, weil so, man hört ja gar nichts. Das sind ja eigentlich alles größtenteils öffentlich-rechtliche Sender, die da beteiligt sind, die ja auch ein Interesse daran haben sollen, dass sowas irgendwie, ja, dass das doch irgendwie nachvollziehbar bleibt und dass da gescheit berichtet werden kann. Ja, aber irgendwie so, da bleibt der Aufschrei ja auch aus. Von daher sehe ich irgendwie so pressemäßig eher schwarz für die nächste Zeit. Das war jetzt so ein schlechter Vorgeschmack eigentlich schon. Na gut, aber jedenfalls, wir freuen uns mal auf drei schöne Live-Shows und wir hoffen mal, dass man da gut unterhalten wird und dass man sich das auch gut angucken kann. Also zumindest das, was ich da jetzt schon mal so gesehen habe an Ausschnitten, finde ich schon mal gegenüber, wenn ich überlege, wie das Bühnenbild 2013 irgendwie hier in Malmö war, ist das jetzt irgendwie. Ja, tatsächlich ein Quantensprung und ich glaube, das wird sehr viel Spaß machen, sowohl am Bildschirm als auch wenn man live vor Ort in der Halle ist. Das wird bestimmt irgendwie auch ganz schön. Ja, nochmal für euch die Sendetermine. Das erste Semifinale live aus Malmö wird im deutschen Fernsehen am 7. Mai, also am Dienstag bei oneeurovision.de und der ARD Mediathek übertragen, genauso wie das zweite Semifinale am Donnerstag, den 9. Mai, und das große Finale dann am Sonnabend im ersten der ARD Mediathek und auch wieder auf eurovision.de. Tja, dann würde ich mal sagen, dann wünsche ich uns mal eine schöne Woche und lassen uns mal jetzt mal von dem berieseln, was da jetzt auf der Bühne passiert. Und bin ich mal gespannt, was uns da so erwartet. Warst du eigentlich jetzt bei dieser Malmö-Hagen-Party? Ja, die Malmö-Hagen-Party war ich, aber ganz kurz. Das, was ich gehört habe, da warst du ja, glaube ich, bei dieser Presseveranstaltung. Die soll wohl irgendwie noch 2 Stunden später irgendwie angefangen haben. Die waren da wohl irgendwie ein bisschen mit der Zeit hinterher. Und ich war dann nachher gegen 7:30 oder so dann mal, aber dann auch tatsächlich nicht so wahnsinnig lange, weil ich fand, das war eine ein bisschen müde Veranstaltung. Ich weiß nicht, nachher ist es vielleicht in der Aftershow oder so nachher ganz, ganz groß hoch hergegangen, aber ich hatte dann einfach im Grunde keine Lust mehr und bin dann irgendwie wieder zurück ins Hotel. Das fand ich dann leider so ein bisschen arm für das, was da vorher, da soll jetzt irgendwie, oh, und Malmö Hagen. Das war jetzt nicht so unbedingt gut organisiert, würde ich jetzt Ja, mal es war sagen. nicht nur ein bisschen arm, es war mega arm. Also, ich meine, die hatten da Pressenachmittag ausgerufen von 14 bis 18 Uhr und da stehen die Acts für Interviews zur Verfügung, hier auf 2 Etagen und dann tauschen wir nach der Hälfte die Etagen und jeder kriegt irgendwie jeden und so. Und am Ende saßen da einfach alle Journalisten 4 Stunden rum und es kam nahezu niemand. Also, es war, ich glaube, auf der einen Etage da, wo ich war, war dann Dons, der irgendwie als einziger belagert wurde und man konnte 2 Minuten reden, und eigentlich hatte er auch keinen richtigen Bock gehabt auf gute Antworten. Und ich glaube, unten war dann Mellowin oder so. Und das war's. Also, es war wirklich von diesem Line-up, das ja eigentlich echt gut aussah, es war quasi niemand da. Also, die österreichische Delegation lief noch kurz da rum, die sind aber dann, glaube ich, recht schnell wieder abgereist, weil Karlin hatte wohl Migräne oder sowas. Ganz ehrlich, ich hätte die Migräne auch bekommen können. Das war so traurig alles. Und dann sitzt du da 4 Stunden rum und hast einfach was anderes versprochen bekommen. Und dann sollte ja noch so hier Red Carpet Parade und so sein. Das war auch total Quatsch. Also das ist da haben sie auch einfach so einen Teil dann nochmal so eine Schleife laufen lassen an so ein paar Leuten vorbei. Und da habe ich dann noch so Schnipsel von einigen bekommen. Aber das war's dann auch. Und dafür dann auch nochmal 2 Stunden oder länger Beine in den Bauch gestanden. Also, wenn die diese Veranstaltung irgendwie nochmal machen, da wird kein einziger Journalist mehr hinkommen. Das war also, das waren echt komplett falsche Ja, Versprechungen und es war einfach ein Tag für einen Eimer. ich hatte das Gefühl, dass das haben Leute mit sehr viel Herzblut gemacht, die aber nicht so viel Ahnung Aber haben, keine glaube Ahnung ich, haben, ja. von Event machen, ne? Und das ist Ja. natürlich, das ist dann natürlich sehr, sehr schwierig, weil du musst dann schon, ich meine, gerade wenn man sagt irgendwie, oh, da kommen ganz viele Delegationen, das zu koordinieren, da brauchst du auch schon ein bisschen Erfahrung, weil natürlich erfahrungsgemäß kommt dann immer einer mal zu spät. Da musst du es irgendwie so rumzirkeln, dass der vielleicht schon da war, aber später dran ist, vielleicht vorgezogen wird und damit das gar nicht so auffällt, dass das. Aber es war dann, glaube ich, auch draußen, da war ja so eine Welcome Area irgendwie, da gab es dann irgendwie auch nur eine Bar, wo man dann was zu trinken haben konnte. Und drinnen sollte das dann wohl auch irgendwie so sein. Also ja, also gut, nächstes Jahr ist er ja nicht mehr der ESC in Malmö. Also insofern wird das dann vielleicht so erstmal gar nicht stattfinden, aber ich möchte den gar nicht unterstellen, irgendwie. Also das sind bestimmt Leute, oh ja, das machen wir und so weiter, aber ja, so vielleicht zwei, drei Experten hätte man sich da irgendwie halt dann auch noch dazuziehen müssen, die vielleicht so in dieser Größenordnung schon mal Events irgendwie halt organisiert haben, ne? Ja, Das und ist. irgendwie wussten auch die Delegationen gar nicht so richtig, was abgeht, weil mit einigen war ich eigentlich schon verabredet, so ja, dann können wir ja da irgendwie Interview machen, da haben wir dann Zeit und so, ja, cool, machen wir. Und es ist am Ende hat natürlich auch nichts davon geklappt. Und auch dieses, dann hatten sie ja so einen Zeitplan, den sie auch 100.000 Mal rumgeschickt haben. Ich weiß gar nicht, wie viele E-Mails ich von denen bekommen habe, wer wann wo wie hingeht und so weiter. Und am Ende war dann, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie unten lange Interviews gegeben hat oder was, war Aiko war dann die letzte, die über diesen lächerlichen roten Teppich gelaufen ist. Und da war dann auch der Pressemann, mit dem wir uns ja auch schon länger unterhalten hatten, als wir da im Hotel waren. Also Marco war auch dabei also wir hatten lustigerweise einfach die Slots hintereinander an dem Tag zufällig und haben uns dann lange mit ihm unterhalten und der meinte dann oben auf dem Teppich, dass er auch gar nicht weiß, was abgeht. Sie hätten gesagt, sie sollen da schnell drüber gehen. Also er meinte, ihr könnt gerne alle ein Interview kriegen, aber wir haben gesagt bekommen, wir müssen uns beeilen, warum auch immer. Also es war so chaotisch und so schlecht und wirklich, also da wird kein Pressemensch mehr auftauchen. Ja, und dann war das ja auch noch, dann war das auch noch so weit weg. Also ich bin da auch irgendwie hin und zurück jeweils eine halbe Stunde gelaufen. Ich hatte jetzt auch keine Lust da irgendwie mit Bus und so weiter. Also es war dann irgendwo in so einem Industriegebiet. Also es war dann auch alles nicht so super einladend. Also ja, aber gibt es dann eben halt auch, ne? Das Ja, und dann am nächsten Tag gab es ja den Turquoise-Teppich da, dieses türkise Ding, diese offizielle Nummer von der EBU. Die haben halt auch total viele Leute ausgeladen. Mich auch, also weil das so klein war. Das ist da hast du Anfang der Woche hast du dann eine Mail gekriegt, haben sie immer noch Interesse? Dann hat es ja bei der Akkreditierung angegeben, ob man da hin will oder nicht. Dann hast du es ausgefüllt und dann hat es wirklich bis Freitag gedauert. Also das Ding war am Sonntag, dass du eine Zusage oder eine Absage bekommen hast und dass du 2 Tage vorher erst weißt, wo du vielleicht arbeiten kannst oder nicht, ist auch eine Frechheit. Du weißt vorher, wie groß das Ding ist, du kannst vorher irgendwas machen. Normalerweise muss das auch schon vorher, bevor die Leute nach Malmö fahren, weil man plant da mit Sachen und so und dann kommt alles so kurzfristig. Und das war ja auch, also ich habe davon jetzt nicht so viel gesehen, weil es hat mich da auch nicht interessiert. Ich war ja eh nicht da, ich habe dann lieber Fußball geguckt. Aber so nebenbei, was da so im Stream, da war ja auch gar nichts, da kam mir gar nichts rüber. Das war ja super traurige kleine Veranstaltung, wenn ich dran denke, was es schon für rote Teppiche gab, wo man sich die Übertragung angeguckt hat und irgendwie richtig, richtig Spaß dran hatte und den Leuten auch angemerkt hat, wie viel Bock sie da haben. Aber da kam mir überhaupt nichts rüber. Also das passt auch so ein bisschen wieder in dieses Bild. Ja, es waren halt auch, ich habe es dann im Nachgang geschaut, ein bisschen so durchgeskippt, aber gefühlt war eigentlich mehr Pause, als dass sie da irgendwie Leute interviewt haben. Also das war dann auch irgendwie so ein bisschen schlecht organisiert. Also es war dann immer irgendwie so, ja, geht gleich weiter mit dem nächsten Künstler und so. Also es war auch gar nicht, jetzt es wurde ja bei YouTube übertragen, das war gar nicht live einsehbar, finde ich, irgendwie, wenn man da so lange immer noch auf die einzelnen Künstler warten muss. Das muss natürlich auch alles ein bisschen besser dirigiert werden, irgendwie. Das ist so ein bisschen so ein Zack, Zack, Zack irgendwie und man wirklich da auch nacheinander die Interviews irgendwie halt so sehen kann. Also, naja, das. Naja, früher hast du das auch gehabt, aber da hast du dann halt Bilder vom Carpet gezeigt, wie die da drüber gehen, wie die ihr Outfit zeigen, wie die Interviews geben und so. Da war es ja jetzt nur irgendwelches vorproduziertes Stock-Footage von Malmö. Ja, Und ja, genau, wie ja. gesagt, das hat einfach diese ganze lieblose Aufmachung hat halt wunderbar zu dem Gefühl gepasst, was ich dazu auch hatte. Ja, aber war jetzt auch, also auch aus diesen Dingen kann man sagen, irgendwie ja, so liebgewonnene Veranstaltungen, wie wir sie irgendwie früher mal hatten, auch dieses, entweder war Türkis oder der rote Teppich irgendwie halt, ist dann halt mittlerweile auch eher so, ach ja, das müssen wir ja jetzt auch noch machen und wie lieblos kann man es machen? Schweden ja, ne? Also das ist halt so ein bisschen, das ist natürlich da ein bisschen ärgerlich. Aber nichtsdestotrotz, wir lassen es uns nicht vermiesen, dass wir uns natürlich auch auf drei schöne Shows irgendwie halt dann gefasst machen. Das werden wir uns dann schön zu Gemüte führen. Ja. Gefasst machen ist der richtige Ausdruck. Ja. Dann würde ich sagen, das sollte ja nur auch eine kurze, kleine Folge irgendwie halt werden. Kleiner Eindruck auch hier vor Ort. Und sind wir jetzt mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Und dann würde ich sagen, wir machen den Sack mal für heute zu. Und dann würde ich sagen, wir hören uns demnächst wieder. Und ja, würde ich sagen, bis dann, ne? Tschüss. Tschüss.